Konstitution und Klassenkampf heißt es, ne? Konstitution, ich will mal sagen, Geschichte und Klassenkampf, das lehnt sich ja daran an, Konstitution und Klassenkampf gesammelt sind, da kommt immer diese sogar diese Notwendigkeit, eben die Kritik der politischen Ökonomie und die Kritik der libidinösen Ökonomie zusammenzuführen. Das ist auch ganz in Adornos Sinne, im Sinne der kritischen Theorie gewesen, an die Kral anknüpft. Und das ist das Problem, wo Brückner weitermacht nach Krals Tod, nach dem Abbruch der sogenannten Emanzipationsdebatte, die kaum je begonnen hatte. Was aus der Emanzipationsdebatte stattdessen wurde, zeigt, du hast es ja mal auch mitbekommen, nur als Seitenblick, etwa was bei den Vielversprechenden, aus dem Vielversprechenden Anfang, der auch sehr populär in der Linken war, Anfang der 70er lasen das sozusagen alle Linken tierisch und haben das diskutiert, das war ein richtiges Modebuch, Angst im Kapitalismus von Dieter Duhm. Das wurde dann noch ausgebaut in den folgenden Jahren von dieser Gruppierung um Duhm, Dieter Duhm, Warenform und Struktur der menschlichen Beziehung oder Zwischenmenschlichkeit oder sowas. Du hast das hier. Warenstruktur und Verstück zwischen. So, ja. Und da gab es also verschiedene Ansätze, Nitschke wäre hier zu nennen, der Psychoanalytiker Nitschke, also die sich auch weiterzogen, nur sind die im Wesentlichen, wenn sie die Psychologie entgegen Karl Marx, der gefordert hatte, die Psychologie muss erst zu einer reellen Wissenschaft überhaupt mal werden, damit sie die Entfremdungen, die sich in der Vergegenständlichung, Verdinglichung und den Fetischgestalten der bürgerlichen Gesellschaft zeigen, damit sie die dechiffrieren kann und damit sie die sozusagen eine Aneignung zuführen kann, diesen Traum von einer Sache zu einem Erwachen führen kann. Da braucht man Psychologie als reelle Wissenschaft, hat er schon der frühe Marx geschildert. Das wurde aber vom ML vollkommen verdrängt. Bis dahin Psychologie, wenn sie nicht eine Konditionierungstechnik ist für die Individuen, um die auf den Staatssozialismus zuzurichten, was sogar noch in der Schule, der Holzkampfschule ziemlich spukt heute, diese Konditionierungs- auch Psychologie, die sich materialistisch nennt, dann wurde sie einfach diskreditiert, vorhin wurde der Titel schon genannt bei bestimmten ML-Gruppen, Psychologie, eine bürgerliche, MG hat das auch ziemlich weit getrieben, Kritik der Psychologie, schlechthin, das ist eine bürgerliche Wissenschaft, das ist Freud ist ja nur der Ideologe des bürgerlichen Individuums sui generis, ja, und kann auch nicht darüber hinausgehen. Und da sind dann demgegenüber die Versuche über die Warenanalyse, über die Waren- und Wertform. Auch hier ist ein Bändchen, dieses blaue Bändchen, türkisblaue Bändchen, wo Brückner genau über diese Frage Sinnlichkeit und Abstraktion, wie hängt das mit der Wert- und Warenform als universaler Form der modernen bürgerlichen Gesellschaft zusammen, hat er in den 60s ziemlich intensive Debatten geführt mit allen möglichen Leuten, die gesehen haben, du kannst nicht einfach nur von der Klassendichotomie her, sondern du musst immer von der Ubiquität, also von der Allgegenwärtigkeit der Wert- und Warenform auch zugleich eben sozusagen kulturkritisch im radikalen Sinne, der in die Ökonomie selbst greift und die Fetischform aber überall aufweist, dechiffriert und sprengen kann. In dieser Richtung hat sich dann eine gewisse Psychologiekritik zur Rettung der psychoanalytischen Gehalte und der psychologischen, historisch-materialistischer Psychologie-Ansätze rekrutiert. Die ist aber dann sehr schnell abgeknickt in Sektenwesen. Warum ist das geschehen? Das ist im Grunde nie reflektiert worden. Ich verweise nur auf das Büchlein von Saira irgendwann in den 80er Jahren, als auch der Bakwan losging sozusagen, dann so Anfang der 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er. Dieses Buch im Saira Verlag ist sehr bemerkenswert. Da haben dann auch Leute wie Raimund Reiche noch drin mitgeschrieben. Die Diktatur der Freundlichkeit hieß es. Also das sollte man sich besorgen. Die Diktatur der Freundlichkeit ist eine der wenigen Bücher, die sich noch damit radikal versucht haben auseinanderzusetzen, was da psychologiekritisch gelaufen ist. So, ja. Es war aber sehr, sehr spärlich. Und der Brückner hat jetzt versucht, gerade in der Auseinandersetzung mit dem SPK, die Postulat und das Wagnis einer Gruppe wie des SPKs, das sozusagen die Last, das zu wagen, allen anderen Linken abgenommen hat und dafür dann von denen gegeißelt und sozusagen ausgeliefert worden ist, dieses Postulat zu formulieren und zu retten und immer wieder auch in den letzten paranoiden Verstellungen des SPK zu zeigen, hier ist ein richtiger Anspruch. Und der darf nicht allein gelassen werden, der muss weiterentwickelt werden. Zum Beispiel hat er auch immer den typisch für Brückners Interventionen. Er hat sprachlich das erstmal mit dem krank und gesund übernommen. Er hat aber dann immer gleich anfangs die Definition des SPK von Krankheit vorgestellt, hat es bewürdigt, hat sich darauf bezogen, so ähnlich wie mit Patienten, hat es dann kritisiert, Patienten sind beim SPK gleichgesetzt begrifflich mit Person, hat das dann aber im Raum stehen lassen, hat erstmal soweit es trug damit gearbeitet, dann wieder verschärft kritisiert, das geht nicht, das führt dazu, dass das so ein Bakuninismus nach sich zog, nämlich du hast dann nur noch das Individuum beim SPK selber, beim späten SPK, in seinen Öffnungsversuchen, hast du dann, wird direkt Bakunin auch zitiert in so einem SPK-Dokument und er gibt das wieder. Das ist dann eigentlich letzten Endes eine Überhöhung, fast wäre das also mehr als Bakunin, wäre das so ein Max-Stirner-Menschenbild, was beim SPK plötzlich in der Verzweiflung durchschlägt.